Das Schwierigste an einer Aufnahme, finde ich, ist immer die Begrüßung. Und dann sage ich jetzt einfach mal Hallo und willkommen zum einer neuen Folge Perzokat Play, aber ein wenig anders auf verschiedenen Kanälen quasi. Was ihr immer seht, ist immer meine YouTube-Videos, das ist richtig. Und es gibt diese Folge aber auch als Audio-Podcast, quasi ein Audio-Let's Play. Diese Folge erscheint, muss man genauer zu erklären, immer vor den oder gleichzeitig zu der YouTube-Folge. Die YouTube-Folge ist aber aufgeteilt in 3 bis 4 Teile. Und das Audio-Let's Play geht über die gesamte Länge. Also quasi könnt ihr es vorhören, bevor ihr es seht. Nun denn, aber wir starten mal. Ich bin frohen Mutes und das wird ganz toll. Wir werden für die erste Folge Minecraft starten, weil ich finde, das passt wunderbar. Begleitet mich auf meiner Reise durch Wälder, Täler und Hügel, Gewässer. Erlebt mit, wie ich vor Freude ausraste oder vor Wut koche und alle Emotionen im Ohr. Aber genug des Gelabers, ich starte jetzt einfach mal eine neue Singleplayer-Kampagne. Create a new world. Ich nenne einfach die Welt so, wie die Sendung heißt. Perzokat Play. Create a new world. Moment. Survival-Modus. Ja. Und es geht los. Also ich habe hier keinerlei Zusätze installiert, also keine irgendwelche Texturenpakete oder Shaders aktiviert oder irgendwas anderes. Es ist pures Minecraft, wenn man so möchte. Naked. Und wir spawnen in einem Wald. So. Fangen wir erstmal an, ein bisschen Holz abzubauen, damit wir uns mal eine Werkbank bauen können. So. Mal kurz was zum Podcast. Alle Folgen, die ihr natürlich vorhören könnt und auf YouTube sehen könnt, findet ihr unter Audio Gaming auf iTunes und unter perzokat.de sowie audiogaming.de und audioletsplay.de. Alles zu finden unter google.de. Nein, das war ein Scherz. Aber die ersten drei sind quasi der Weg zum Ziel, für die Folgen zum Hören, zum Sehen. Das ist sehr verwirrend, aber das groovt sich, glaube ich, ein nach einer Zeit. So, wir haben hier einen schönen großen Baum. Den haben wir jetzt. Und wir haben unser Achievement geholt. Getting what? Also wunderbar. Ah. Was man nicht ewig gespielt hat, hat man in den Beinen. So, Werkbank. Jetzt haben wir unser nächstes Achievement gesammelt. Und jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen ein paar Sticks. So, 8 Stück reichen. Dann bauen wir uns jetzt erstmal eine Axt, würde ich sagen. Damit die Nummer hier ein bisschen vorwärts geht mit dem Holzhacken. Ach komm, machen wir noch eine Schaufel. Und wo wir gerade dabei sind, machen wir uns noch eine Spitzhacke. Na, das war falsch. Hab kein Holz mehr, oder was? Hab kein Holz mehr. Doch, da. So, Spitzhacke. Nächstes Achievement. Wunderbar. Geht hier zack, zack. Was ich hier genau vorhabe, in der Welt zu bauen, das weiß ich nicht. Ich lasse mich da meistens überraschen. So. Zack, zack, nächster Baum. Ja, wir haben einen schönen See vor der Haustür, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich hier bleibe. Ich mal mit, damit sie hier nicht so rumsteht, einsam und allein. Laufe ich erstmal ein bisschen rum. Okay. Schönes großes Meer. Aber ein richtig großes Meer. Da hinten sind ein paar Inseln. Okay, nicht schlecht. Okay, da drüben sind andere Wälder. Kleine Insel, Seen, Hügel, keine Tiere. Komisch, normalerweise, wenn ich irgendwie eine Minecraft-Level aufgemacht habe, Welt, dann war das eigentlich ein sehr tierreiches Unterfangen. Dieses Mal nicht ein Tier, kein Hase, keine Kuh. Da hinten ist ein Schwein, oder? Schwein, komm her. So. Drüben haben wir Kürbisse. Brauche ich jetzt aber nicht. Schwein! Ganz viele Schweine. Tut mir leid. Ich brauche Essen. Gleich bin ich wieder halb verhungert und hänge in der Enge rum. Das ist ein bisschen Schwein heute Abend. Pilzpfanne. Brauche ich nicht heute Abend. So, noch ein Schinken. Komm her, gib mir dein Schinken. So, das reicht. Wir müssen hier nicht die gesamte Population der Schweineherden ausrotten. So. Mehr Schweine. Ein kleiner Fluss, der zum Meer führt. Ich bräuchte mal ein Schaf. Könnte ein Bett bauen. Sehr interessant. Hier ist ein kleiner Teich mit Sand. Schafe! Da! Ich sehe sie! Komm her! Und da drüben ist eine Blumenwiese. Ach, ist doch idyllisch. Mäh, komm her! Tut mir leid. Ich brauch deinen Fell. Ich hab noch keinen. Eine Schere. Ja, komm her. Zack. So, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Wunderbar. So muss das sein. Ganz am Anfang. Schwupp, schon Schafswolle. Nicht lange suchen und schon geht die Reise weiter. Soll ich mir hier ein Haus bauen? Eigentlich ist es jetzt vollkommen egal, wo ich mein Haus baue, weil ich habe endlich Wolle. Es ist für mich so wichtig, am Anfang Wolle zu haben. Für den einen ist das wichtig, für mich ist Wolle wichtig, weil es geht nicht um nichts über einen gesunden Schlaf. Oh, nicht da geht's rein. Das baue ich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das mitgenommen habe, aber ich könnte mir eigentlich sehr viele Höhlensysteme hier. Ich weiß noch nicht, wo ich mein Ei hinlegen soll. Gibt es überall kleine unterirdische Höhlen? Kleiner Berg steht vor mir. Ja, Entschuldigung, dass ihr das eben gerade mit angucken musstet. Das ist Massaker. Massaker. Ja, wir sind nicht. So, erstmal schauen. Ich habe keine Holzaxt mehr. Da könnte ich mir eigentlich ein bisschen Stein abbauen, weil ich brauche eigentlich kein Holz, keine Holzaxt mehr, weil Stein ist viel besser. Das Loch ist tief. Alter Schwede, was. Oh, fuck! Da unten ist aber auch gerade direkt Eisenerz. Da könnte ich mir eigentlich Eisenerz graben. Was ist denn hier los? Zack. Geschafft. Soll ich mal hier runtergehen? Hier ist aber sehr hell. Komm. Ach Mist, ich müsste mir jetzt erstmal. Okay, komm. Machen wir uns erstmal ordentliches Werkzeug. Ihr seht, hier ist ein Experte am Werk. Hust. Nämlich nicht. So oft spiele ich Minecraft auf der Pro-Version, sage ich mal, nicht. Jetzt fragt ihr euch, was Pro-Version, was ich mit Pro-Version meine, ist. Die Pro-Version ist, dass ich jetzt habe ich das Wort vergessen. Haha. Nein, die Pro-Version ist, dass ich immer an Konsole und so gespielt habe, für die ganz Faulen vorm Fernsehen. Und dort kriegt man ja quasi die Rezepte vorgelebt und man muss sich nicht mehr anstrengen. Aber das will ich jetzt nicht mehr. Nicht für dieses kleine, schöne Blüte, die jetzt gerade so aufgeht mit unserer Reise hier in dem Audio-Let's Play. Könnt ihr das hören? Diese Ruhe? Nein. Ich schweife ab. So, ich brauche Sticks. Ich habe aber kein Holz. So, jetzt aber. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Wer braucht schon diesen ganzen Rahmen? Ich nicht. So, jetzt aber. Darf ich jetzt Sticks bauen? Ich darf Sticks bauen. Jetzt möchte ich aber gerne eine Axt. Warum brauche ich hier unten eine Axt? Weiß ich nicht. Warum habe ich jetzt hier unten eine Axt gebraucht? Ach, um diese Kiste hier wieder, um meine Werkbank abzubauen. Ich möchte ja ungern Ressourcen dazu verschwenden. Ich halte mich hier schon seit 2 Minuten auf, um eine Axt zu bauen. Das ist natürlich, ja. Komm her. So, die Axt kommt statt der Schaufel hier hin. So, 3 Minuten verplempert, um eine Axt zu bauen. Aber egal. Ich möchte hier vorwärts kommen. Wunderbar. Hier. Oh, Scheiße. Ich verliere nur runter. Aber direkt Eisenerze macht mir gerade richtiges Werkzeug. Ich bräuchte aber erstmal einen Ofen. Ich höre doch schon wieder ein Skelett. Geh weg. Ich möchte dich nicht sehen. Wo bist du? Nicht da. Gut. Oder ist es die Musik? Ich weiß nicht. Könnte alles sein. Na, na, na, na, na. Am Geklimper kann man hören, dass ich gerade Kohle abbaue. Das verschafft uns wenigstens ein bisschen Licht. Gleich in der Dunkelheit. Aber ich frage mich, warum ich mich eigentlich in die Tiefe grabe. Ich wollte eigentlich einen schönen Landstrich für uns finden, wo wir unsere Zelte aufschlagen können. Nein, ich muss natürlich mich wieder vom Weg abwenden und irgendwas anderes suchen. Das ist ganz schön duster hier drin. Vielleicht finde ich auch irgendwie gerade so ein Spawner. Ich höre das doch schon wieder. Hier ist doch irgendwo was. Okay, lass uns erstmal jetzt hier was bauen. Eine Fackel brauchen wir ganz dringend, sonst haben wir gleich ein Problem. 8 Fackeln, das sollte erstmal reichen. Licht. So, hier unten brauche ich auch kein Licht. Ich mache jetzt mal hier hinten Licht. Kommt das Geräusch von hier? Ist hier jemand? Hallo? Kuckuck? Erste Folge und direkt in den Höhlen. Ich wusste doch, hier ist einer. Ja, komm her. Hau dich, komm her. Erstes Skelett über den Jordan gebracht. Hier unten ist Wasser. Das Höhlensystem. Creepy! Creeper, komm her! Und noch ein Skelett. Und ein Zombie, alle auf einmal. Das ist ein Klassentreffen. Da guckst du, gell? Aus der Ferne, das ist nicht fair. Nein, ich muss weg. Er haut mich. Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich. Komm her. Nein. Oh, gut. Wunderbar. Puh, das war knapp. Direkt Lava gefunden. Alles da, was wir brauchen. Das ist wunderbar. Wir können uns eigentlich ein Bett bauen. Wir haben alles schon da, was wir brauchen. Normalerweise 10 Stunden, bis ich irgendwas finde. Und jetzt lauter Adern. Von Erz bis Kohle, Stein, Lava. Wir können aus dem Vollen schöpfen, quasi. Geräusch macht mich nervös, wenn ich das höre. Ich denke immer, da kommt einer direkt um die Ecke. Dabei ist es einfach nur die Pfeile, die ich gerade abbaue. Naja, abbauen ist das falsche Wort, aber die, die einfach das Geräusch machen. So. Ist das normal? Oder ein Fehler in der Matrix? Ich weiß es nicht. Schreib es in die Kommentare. Pfeile, die versinken. So. Habe ich eigentlich meine Box? Meine Werkbank? Boah, erschrocken. So. Ich glaube, ich könnte mal wieder hochgehen. Komm, ist mir wurscht, was jetzt hier unten ist. Ich muss ja jetzt nicht mehr alles angucken, was direkt mir vor die Füße fällt. Hier hinten. Oh, Entschuldigung, hier muss ich mal reingehen. Was haben wir denn hier? Gold? Gold! Ach, schon ins Minenfieber ausgebrochen. Schon wieder unterirdisch, 10 Stunden unter Tage, nachher nicht mehr wissen, wo, wie das Tageslicht aussieht. Aber Kohle ohne Ende, wa? So, wo haben wir hier? Kleine Goldader. Hier leuchtet was. Oh! Du kriegst mich. Boah, der erwischt mich durch die Wand. Was ist denn hier los? Das ist aber nicht fair. Nee, da möchte ich jetzt nicht lang gehen. Da habe ich durch die Wand angeschossen. Finde ich das Gold nachher noch? Ich finde nachher sicherlich, ich habe ganz viel Gold, aber finde ich das Gold jetzt nachher noch? Da will ich jetzt nicht lang. Wo geht's denn hier wieder raus? Ja, ja, ich habe jetzt auch keine Lust, gerade mit euch zu reden. Eigentlich muss ich hoch, gell? Da muss es falsch, schon verlaufen, haha. Nee, da lang geht's. So, da hoch, da hoch. Die Kohle nehme ich mir noch mit. Ich muss gleich voll aufpassen hier, jetzt muss ich mir erstmal einen Ofen bauen. Was essen, sonst habe ich gleich ein Problem hier. So. Oder ich baue mir hier unten mal eine kleine Hütte hin, mit Tür und so, da wo ich mich mal reingraben, damit ich mir mal meinen Kram sichern kann. So eine kleine Minenanlagenbau. Die Axt gibt auch gleich auf. Komm, das kriegen wir auch noch. So. So, baue ich mir mal einen Ofen. So, so und so und Ofen einmal. Dankeschön. Achievement Hot Topic abgeräumt. So. Jetzt machen wir uns erstmal einen schönen Schnitzel. Mehrere. Weil. Ich brauche definitiv was zu essen, ist das. Was haben wir hier? Wir haben Schafsfleisch und Schweinefleisch. Papp und fast wieder aufgeladen. Der Hunger, aber noch nicht die Heilung. Da müsste ich mir noch was anderes bauen. Bisschen Angst, weil ich weiß nicht mehr, wo mein ganzer Kram nachher liegt. Hm. Vielleicht sollte ich mir jetzt nochmal ein Bett bauen. Nee, da heile ich mich doch gerade schon ein bisschen. Komm, ich verharre hier ein wenig. Ich höre nämlich da oben wieder irgendwas rumklambösern. Bitte hier mal kurz aufstellen. Habe ich irgendwas mit mir einzugraben? Ja, habe ich. So. Klappe zu, Affe dort. Ich versuche mal zu schlafen und eventuell habe ich ja meine Ruhe. Nein, da sind Monster in der Nähe. Ach nee, echt? Nein, ich kann mich nicht. Dann mauere ich mich schon ein in die Nummer hier und ich kann mich nicht verstecken. nicht schlafen. Das heißt, gleich erstmal völlig aufpassen. Denn ein falscher Tritt und die Nummer ist vorbei. So, ich gehe jetzt erstmal hier raus, weil genug Höhlenforschung betrieben. Auch wenn da unten. So, warte mal kurz, ich muss mal kurz hier mein Bestes ein bisschen leiser machen. Das hat mir gerade wenig die Ohren kaputt, so. So, besser, hm? Besser. Ach, ich bin da reingefallen, stimmt ja. Da muss ich aber erstmal wieder rauskommen. Hallo? Nee, bitte nicht. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Muss ich mich jetzt hier rausgraben? Ach, ja, es ist leid, wenn man einmal falsch fällt. Das hört sich aber auch an, als ob hier unten irgendein Spawner ist, gell? Das reizt mich ja jetzt schon mal da genauer nachzugucken, ob ich da irgendwas finde. Aber ich weiß auch, wie tief ich in der Erde bin. Das heißt für mich aber auch jede Menge Arbeit, wieder hier rauszukommen. Geschweige denn dieses Loch zu finden, wo ich reingefallen bin. Das finde ich nicht mehr wieder, das Loch. Weiterbauen. Aber ich gebe so viel Kohle, guckt euch das so mal an. Ich möchte mir aber auch ein Haus bauen. Und da unten lag Gold. Gold lag da unten rum. So. Ich baue mir jetzt Leitern. Oh. Mann. Hier unten das Klappern, das macht mich wahnsinnig. Das ist hundertprozentig ein Spawner. Ich darf nicht gucken. Oh. Das ist wie Musik in meinen Ohren. So. Nö. Ich grab mir eine Treppe hoch. Und dann muss ich da diesen Turm definitiv. Turm sage ich schon, das Loch hier. Das Loch. Ein großes schwarzes Loch. Das muss ich definitiv markieren. Damit ich es wiederfinde. Das hört sich aber verdammt nah an, ey. Ich krieg jetzt ein wenig Muffensausen hier. Okay, das ist oben an der Oberfläche. Das sind Sonnenstrahlen. Sonnenallergie, so höre ich mich auch immer an, wenn ich am Strand liege. Ja, ist ja gut, ich bin ja gleich weg. So. Zwei Hacken. Eine Axt. Die haben wir uns ja gebaut, zum Glück. So, komm her. Und. Bau dir doch mal ein Schwert. Nee. Noch nicht. Schaufel? Guck mal hier. Ich habe alles dabei. Alles, was man braucht. Eine Schaufel. Bloß kein Schwert. Schwerter mache ich irgendwann später. Jetzt nicht so viel Lust drauf. So. Und die Hacke nochmal. Der Tag ist doch gleich schon wieder vorbei. Das Rausgraben hat doch schon wieder Sekunden gedauert. Fall nicht wieder rein. Nein, ich fall nicht. Nur mal gucken. Nee. So. Komm her. Ich hau euch. Ach, niemand da. Okay. Okay, das Loch finde ich nie wieder. Gleich sollte ich mir irgendwas hier bauen, einfach. Ist das ein schöner Platz? Nee, ich gehe mal weiter. Zumindest weiß ich aber, dass da unten Gold ist. Wo ist die Sonne? Okay, geht noch auf. Keine Mittagszeit. Ja, ich freue mich auch. Irgendwo was Schönes. Irgendwas, wo man sich niederlassen kann. Wir müssen uns definitiv... Wir dürfen nie sterben. Die Nummer ist sonst zum Scheitern verurteilt. Oh, das wäre doch ein Zuhause. Also wenn das genauso aussieht, wie es jetzt aussieht, dann sieht das auch hier nach einem super, super Plan aus, da vorne. Schwebende Felsen. So, ist hier kein Loch, wo man reinfallen kann? Das ist immer hier die große Frage. Ein schönes, großes Tal. Das sieht ja mal fantastisch aus hier. Wunderbar, um es mal so zu sagen. Rosenwälder. Ein paar Rosenbüsche vor uns. Ich laufe mal durch. Vorbei an dem einen der zweiten Eiche links. Und ja, guck mal da an. Schafe. Eine riesengroße Weide. Ich habe aber noch gar, wir haben noch gar kein Dorf gefunden. Ich bräuchte mal ein paar Türen. Die müsste ich mir nicht bauen. Du fauler Sack. Ja. Ist das schön hier? Puh. Mann, ey. Ich kann mich nie entscheiden, wo ich mein Ei hinlegen soll bei Minecraft. Ich laufe immer herum. Oh, hier ist schön. Da ist schöner. Da ist viel schöner. Aber hier dieser Hügel ist toll. Also hier hinten... Also das da hat doch was. Wir müssen mal ein bisschen das Grünzeug hier wegmachen. So ein bisschen weniger Blumen. Gibt es auch Hasen. Gibt es einen kleinen See. Hier hin. Da. Genau da bei uns. Ja, hallo. Da baue ich mein Ei hin. Ja, lege ich mein Ei hin. Hier oben hin, so schön. So ein kleiner Ausspähturm. Mit dem Blick hier drauf. Ich weiß ungefähr, hier hinten gab es unsere Goldhöhle. Aber ich weiß genau, diese Goldhöhle existiert auch hier irgendwo. Da muss ich aber erstmal raufkommen. Ach, das schaffe ich schon. Wie viel habe ich denn? 28 Holz. Ja. So, hier nochmal hochgraben. So. Gemüse hier graben. Zack, zack, zack. Ist ja wunderbar hier. Guck dir das mal an. Wunderschön. Hier kommt Haus Nummer 1 hin. Also sagen wir mal Raum Nummer 1, weil so groß ist die Fläche hier nicht, die ich jetzt hier abbauen möchte. Komm, eine Schaufel. Bau dir mal ein paar mehr Sticks, Freund. Nee, ich möchte jetzt, möchte ich jetzt nicht. Habe ich gerade das Falsche genommen. So. Haben wir gleich. Müssen wir mal gucken. Sollen die Bäume hier stehen bleiben? Ja, die sind eigentlich ganz nett hier, gell? Sind dann schon häng ich wieder im Dilemma drin, was soll ich eigentlich machen? Was will ich tun? Soll ich hier was hinbauen oder nicht? Ich baue hier was hin, komm. Sonst komme ich ja nie zu was. Wie viele Steine habe ich dann? Ist jetzt erstmal irrelevant, denn ich baue jetzt erstmal Blume geh weg. Ich brauche den Baugrund. So. So, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Wunderbar. Kleiner Raum. Klein, aber oho, würde ich mal sagen. Ob ich meine Kiste noch? Ja. Jetzt brauche ich eine Tür. Ne, die baue ich jetzt noch nicht. Türen sind überbewertet. Denn ich weiß mir nicht, wo die Tür hin soll. Fenster mal stehen lassen, aber das mache ich gleich, indem ich das erstmal das Grundgerüst baue. Und Kisten brauche ich noch und Fenster brauche ich noch und was ich nicht alles noch brauche. So, wie hoch mache ich eigentlich diesen Raum? Ja. Das ist eine gute Frage. Wie hoch mache ich diesen Raum? Ich mache jetzt eine Decke und die ziehe ich jetzt noch durch. So, habe ich genügend Holz. 13 Holz. Sollte reichen. Nein, runtergefallen. Aber nicht schlimm, da komme ich ran. Da komme ich aber jetzt nicht mehr ran. So, Fenster ziehe ich hier rein. Wunderschön. Guck dir das Panorama doch mal an hier. Da muss ich doch gleich mal echt ein Tränchen verdrücken. Wie viel Blume wir haben. Blume ohne Ende. So, jetzt ziehe ich einfach die Decke hier ein. Eine ziemlich dunkle Nummer. Aber zumindest. Fällt uns nicht der Himmel auf den Kopf. Den Baum muss ich erstmal hier ein bisschen schützen. Ordnung muss sein. Wir wollen ja hier kein Ungeziefer im Haus haben. Kein Holz mehr. Ah! Egal. Baue ich mir jetzt noch das weg. Wenn man rundum Schießschattenfenster, kann ich mir wenigstens die Lücke da oben noch schließen. Ich müsste mir auch gleich mal ein bisschen Licht machen. Natürlich reicht es nicht aus. Lücke schließen. Bett reinstellen. Schlafen. Zack, zack und wach. Das ging schnell. Kein Feind in Sicht. Sehr schön. Gut. So muss das sein. Wer braucht schon Feinde? Ich nicht. Wie sieht das eigentlich hier aus? Wir haben doch... Was haben wir denn eigentlich alles? Wir haben doch kaum noch was, oder? So, gehen wir mal hier hoch. Den Hügel. Mal kurz mal Überblick verschaffen, was wir hier so haben. Du, wenn ich echt Probleme mit Blumen hätte, hätte ich jetzt ein Problem. Hier sind ja nur Blumen. Welcher Baum soll dran glauben? Ich nehme den. Ich brauche Holz. Nein, Birke. Ich brauche doch einheitlich. Ich bin doch so ein ordnungsliebender Mensch. Menschen, die mich kennen, wissen, das ist glatt gelogen. So. Der Baum zerfällt jetzt in seine Einzelteile. sagen, wir nehmen uns die Zeit jetzt mal und tun mal ein bisschen Baumbestand ein bisschen verdünnen. Weil wir brauchen es ganz dringend. Ein bisschen Befestigung zu bauen. Das Türmchen ein wenig höher. Oh, ein kleiner Durchgang. Ah, hier gibt es auch alles, was ich brauche. Soll ich erstmal schnell was? Schinken, der sollte für den Hunger, kleinen Hunger zwischendurch reichen. So, das war wunderbar. Ein gares Fest. Pures Fleisch. Kuck, kuck. Hallo? Höhlensysteme. Also wenn eine Landschaft zu wuselig ist, dann werde ich echt unentschlossen, was ich machen soll. Also ich wollte Holz hacken. Das klingt gut. Ich hack jetzt Holz. Das macht jetzt auch keinen Sinn. So, ich würde vorschlagen, ihr könnt die Welt mitgestalten. Schreibt mir Vorschläge, was so hier rein soll, was ich hier mal hinbauen soll. Natürlich keine Großprojekte, die 2 Jahre dauern. Irgendwas Kleines, Feines. Quält mich noch nicht bitte mit irgendwelchen Leitungsverlegen und Redstone-Verknüpfungen. Bam, bam, weil, wie gesagt, ich muss erstmal die ganzen Rezepte wieder drauf schaffen. Also wir fangen mal klein an. Ja, ganz klein. Im Haus ist ja schon mal ein guter Anfang. Aber wir könnten ja eventuell irgendwelche Nutzgebäude bauen. Also, ich mach mal hier so Kirche, Bibliothek, eine Badeanstalt mit Sprungbrett. Also so quasi so, was man so für den alltäglichen Gebrauch benötigt. Ein Supermarkt, so ein Rewe oder ein Aldi. Macht sich natürlich hier wunderbar in dieser Landschaft, so ein Aldi Süd. Nein, also ich werde nicht von Aldi bezahlt. Es gibt natürlich wunderbare, noch viel mehr wunderbare Läden. Penny. Real. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, fleißig schreiben. Dann benenne ich diese wunderbaren Gebäude auch nach euch. Namensvorschläge auch direkt mitschicken. Ich nehme alles, was ich nehmen kann. So, da hinten ist unser Haus. Fällt gar nicht so auf, fällt mir gerade ein. Sehe ich gerade da hinten. So fügt sich wunderbar in das Stadtbild ein. In diese Hügellandschaft, mit der ich noch nicht so genau weiß, was ich mit anfangen soll. Weil hier, das ist... Ich höre da schon wieder ein Skelett. Das lässt sich hier so komisch bauen hier. Nur am Meckern, ja. Alle nur am Meckern. Die Schafe sind am Meckern, ich bin am Meckern. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ach, da hoch, komm. Gehen wir mal hier hoch. Komm, Freunde. Ich befreie euch mal aus eurer misslichen Lage. Hier sind Schafe im Baum eingeklemmt. So, jetzt könnt ihr wieder raus. Kommt ihr denn hier rein? Das fragst du dich auch. So, hier ist noch ein Baum, den nehme ich auch noch mit. Die Sache ist hier, man kann überhaupt keine Ländereien hier anlegen, weil es so hügelig hier ist. Aber ist jetzt egal, das ist die Welt, die wir bekommen haben. Mach was draus. Dann raube ich sie halt ihre Ressourcen. Eine kahle Wüste aus ihr. So. Wie viel haben wir denn jetzt? 64. So, haben wir erstmal, zack, 64 davon. Davon 64. Nochmal 64. Wunderbar, das ist genau das, was wir jetzt benötigen. Viel Holz. So, was lege ich nochmal ab? Die Blumen brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Hier gibt es genug davon, von dem Gemüse. Auch wenn wir uns da wunderbare Sachen färben können und irgendwas zusammenbrauen. Samen kommen weg, Zuckerrohr machen wir auch weg. Das vergammelte Fleisch nehmen wir auch mal weg. So. Das erste, was ich tue, ich schließe diese Lücke. Und ich sehe, nein! Oh, falsche Farbe. Der will mich echt ärgern. Falsche Farbe. Ach Mann. Da werde ich bekloppt, wenn ich das sehe. Sieht doch nach nichts Halbem und nichts Ganzen aus. Drei Türen. Was will ich denn mit drei Türen? Mir reicht doch eine. Mache ich eine Doppeltür? Falsch. Mache ich die nach außen oder nach innen? Ist auch wieder so eine Entscheidung, die ich mir jetzt nicht so schnell beantworten kann. Ich mache eine nach innen schwingende Tür. Zack, zack. Wunderschön. So, die Blumen. Ganz viele Blumen. Ich lasse das jetzt erstmal hier mit diesem Holz. Das ist mir jetzt mehr egal. Eine Kiste brauche ich. Ich mache mir hier ein Lager raus. Komm. Wenn es nicht schön wird, wird es wenigstens ein Lager. So, jetzt muss ich nur noch wissen... Ich wollte gerade sagen, wie ein Lager geht. Eine Kiste. Langweilig. Komm. Weg. Weg. Ich kann nicht mal aufnehmen. So. Drecksinventar. Komm her. Die mach ich auch weg. Jetzt glaube ich gleich sicherlich wieder drüber. Ich komme da nicht hin. Das ist echt jetzt schon die Aufgabe in der Aufgabe. Wird er jemals seine Kiste bekommen oder nicht? Das ist... Da ist er. Wunderschön. Heidewitzka. So. Den Knochen brauchen wir nicht. Wir brauchen definitiv die Samen nicht. Die 8 Alliumblumen brauchen wir auch nicht. Die roten Tulpen brauchen wir auch nicht. Einen Rosenbusch brauchen wir auch nicht. Die Azur... Brauchen wir auch nicht. Das gerottete Fleisch brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Das brauchen wir, den Ofen brauchen wir. Ach, das brauche ich jetzt auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Gravel brauche ich auch nicht. Sand, komm. Das wird unsere Küche hier oben. Das ist mit Blumen weg, so. Zuckerrohr brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die orangenen Tulpen brauche ich auch nicht. Die Poppies brauche ich auch nicht. Die Pirre kommt zur Tulpe. Die kommt hier oben hin, die Blume. Die kommt dahin. Jetzt aber. Alles liegt an der richtigen Stelle. Jetzt mache ich mir erstmal den Ofen an geeigneter Stelle. Da würde ich sagen, nehmen wir doch einfach das hier. Und da machen wir jetzt erstmal ein paar Glasscheiben, auch wenn es nicht so viel ist. Ich mache mir noch einen zweiten Ofen, komm. Ich hab's doch. Backen wir uns noch ein paar andere Sachen hier hin. So. Was wollte ich hier hinmachen? Genau. So, hier brennt es schön. Und nun bauen wir uns mal Bett wieder auf, unser Nachtlager. nicht die Wolle wegschmeißen. Wir bauen unser Nachtlager auf. Und schlafen mal eine Runde. Ja. So, wieder wach. Muss mir das mal stricken hier. Das Bett ist ganz schön hart. Vielleicht mache ich mir ein Doppelbett draus, damit die Sache ein bisschen runder hier aussieht. Aber ich gewöhne mich langsam an den Anblick. Ich mache hier oben meine Küche hin. So meine Lagerküche. Baue jetzt hier drüben, glaube ich, ein bisschen an. Mit so ein bisschen... Ja, komm. Wir bauen unser Domizil hier hin. Fertig ist die Nummer. Ich brauche jetzt aber erstmal noch eine Axt, weil wir brauchen jetzt ganz viel Holz. So, nochmal ein paar Sticks. Zack, zack. Schnups, Peng, Puff. Nein, nicht Holzaxt. Steinaxt. Und da geht sie nochmal raus. Das kann ich aber auch mal schöner machen. Komm. So. Welchem Holz geht's an den Kragen? Gibt's denn kaum? Der Baum stellt mich doch gleich schon. Aber ich werde definitiv hier die Blumenpopulation ein wenig ausdünnen, weil da wird man ja bekloppt. So viel Blumen, wie es hier gibt. Außer ihr wollt einen Blumenladen bauen, dann baue ich den. Aber der wird dann von der Priorität eher nach hinten gelegt, weil wir könnten uns ganz tolle andere spannende Dinge vorher bauen. Ich bin da echt auf eure Vorschläge gespannt. Und wenn keine Vorschläge kommen, was natürlich passieren kann, ich bin auf alles vorbereitet, werde ich etwas aus meinem Lostopf ziehen und irgendwas daraus bauen. So, Lava. Ich werde bekloppt, es gibt Lava hier. Was für ein Riesending. Ich werde bekloppt. Bekloppt! Ja. Ja. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. So. Das Interessante ist bei Minecraft so in den ersten Folgen und in den ersten Minuten, Stunden passiert eigentlich nicht so viel. Also wir haben jetzt viel Zeit mit Höhlenforschung verbracht, ist mir aufgefallen, mit Abbauen. Aber das Zuhause wird jetzt erstmal geplant. Ja, ist gut, Ding will Weile haben. Und ich bin hier noch ein paar Minuten hier unterwegs. Auf jeden Fall viele, viele Folgen. Von diesem Audio-Let's Play. Neben Minecraft werde ich definitiv das auch mit anderen Spielen machen. Also was ich hier so vor mir liegen habe, zwischen Watch Dogs und Life is Strange. Und ich habe da noch so ein komisches Zombie-Spiel von Xbox Live, das werde ich mir auch mal angucken. Und wenn ich es doof finde, mache ich es aus. Dann gibt es halt nur eine Folge von. Und wenn ich irgendwie denke, ach, das kann mehrere Folgen vertragen, dann werde ich definitiv mehrere Folgen aufnehmen. Aber ich glaube, Minecraft wird, ich kenne mich ja, Minecraft wird definitiv ein Dauerläufer hier auf diesem Kanal werden. Also ich weiß zwar nicht, wie in welchen regelmäßigen Abständen dieser Dauerläufer kommt, aber es ist zumindest aufgrund dessen, dass man halt nie aufhören kann, wird das hier länger gehen. Ich habe ja noch ein paar Gebäude zu bauen. Außerdem muss ich hier wieder reinkommen, meine ganzen Rezepte wieder in den Kopf, beziehungsweise meine Literaturen rausholen. mal ein paar Rezepte wieder mal lernen. Also ein paar Schaltkreise und so. Ja, hab ich schon Lust drauf. Wir wollen ja auch noch hier so einen Monster-Spawner finden, Monsterfalle bauen. Eventuell. Ja, es kommt. Kommt, was kommt. Kommt nacheinander nicht. So. So. Zack, zack, zack. Nächster Baum weg. So, den Baum nehme ich auch noch mit. Dank Tageslicht ist. Es tut mir jetzt echt leid, aber ich werde mir jetzt ganz viel Baumbestand abholzen, weil ich Holz brauche. Weil ich, wenn ich mal einmal im Bauen bin, möchte ich ungern durch Materialmangel gestoppt werden. Und ich habe gerade hier für die Behausung auf jeden Fall etwas Schönes vor. Also mehretagig wird es auf jeden Fall. Ich möchte das hier so in die Tiefe bauen, mit so ein paar Säulen. Und so bis hierhin, so dass das hier so rüber geht. Und hier unten, das wird so offen gehalten, würde ich sagen. Wir bauen hier unser zweites Stock, quasi Erdgeschoss in der Schwebe, beginnt hier oben. Also wir bleiben auf diesem Level vielleicht. Vielleicht hier oben noch so ein klein bisschen höher. Aber der Keller quasi wird schwebend, würde ich sagen. Finde ich ganz nett, vielleicht mit so einem Glasboden oder... Ach, ich weiß noch nicht, ich bin noch total... total planlos, wa? So, nächste Baum steht vor uns, möchte gefällt werden. Komm her. Apfel, komm her. So, Apfel eingesackt. Vitamine müssen ja auch mal sein. Ich kann ja nicht nur Fleisch essen. So, die Sonne geht unter. Ich sehe das schon wieder. Es ist schon wieder duster. Nee, das war der Baum. Was ich mir merken muss bei den Aufnahmen, ich muss mir mal was zum Trinken nebenhin stellen, weil ich habe einen ganz schönen Brand, wenn ich das mal so sagen darf. So, nächster Baum. Bis die Axt nicht mehr mitmacht. So, durch diese hohle Gasse muss er gehen. Die zwei Bäume brauchen wir doch nicht hier. Die sind doch hier nur Dekoration. Aufpassen, dass hier nichts spawnt. Jetzt habe ich so ein Problem. Ich laufe gerade durch so einen dunklen Bereich in der Karte. Die Musik auch direkt spannend. Hoho. Ich traue mich gar nicht so weit weggelaufen. Ich kenne mein Glück. Ich verlaufe mich dann wieder und dann kommt irgendwo wieder so ein Zauberer um die Ecke und vergiftet mich. So. Na, wo ist hier ein Rasenmäher? Das nächste Lied, das ist ja hier. Wird man ja fast überfahren vom Rasenmäher. Soll ich mir die Kürbisse mitnehmen? Braucht doch keiner hier. Deswegen ist Halloween vorbei. So. Türmchen dahin ist aber auch schön, nicht? Ach, ich sehe mich schon gleich wieder irgendwo anders wieder. Irgendwas anderes tun. Nein, wir wollen da oben unser Haus bauen. Aber ich brauche jetzt erstmal, wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Nein, die Sonne geht unter. Zurück ins Haus. Nimm die Beine in die Hand. So, zack, zack, schwupp, peng, puff, dumm, peng. So, unser Flickenhaus hat ja auch was. Komm, wir wissen, was wir haben. Warum baue ich eigentlich das Bett immer ab? You only can sleep at night. Habe ich denn noch mehr Wolle? Könnte ich mir ein Doppelbett bauen, aber ich sehe hier draußen ganz viele Schafe. Könnte ich mir eigentlich gleich noch ein Doppelbett zimmern? So. Schlafen. Oh, ich werde aber echt müde hier. So, so viel zur Arbeit. Tag. So, Schaf, es tut mir jetzt echt leid, aber ich möchte mein Doppelbett bauen. Ja, ich weiß. Bist auch nicht begeistert? Ja, du musst mich nicht so angucken. Ich muss dir jetzt an die Wäsche gehen. An die Wolle. Gib mir deine Wolle. Vielleicht schaffe ich es ja in der nächsten Folge, irgendwas mal rein zu installieren. Also ich würde jetzt mal nicht von einem Texturenpack, bin ich jetzt nicht so, da weiß ich nie, was ich nehmen soll, aber so ein bisschen Shading. Ich shade das mal, dass die Sache ein bisschen schöner hier aussieht. Dann ruckelt dir die Nummer ganz gewaltig und ich muss wieder deinstallieren. Aber wir werden sehen. Eventuell in der nächsten Folge bessere Grafik. Vielleicht. Ich verspreche noch nichts. So, Wolle. Ich habe Wolle, Wolle, Wolle. Doppelbett. Guck mal, da kann sich direkt noch jemanden daneben legen. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Genug, um Dinge zu bauen. So, so, 64 und hier nochmal 64 und nochmal 64. So, passt immer ganz genau. Komisch. Naja, klar. So, das ist natürlich jetzt wieder hier so ein Ritt auf dem Drahtseil. Aber was tut mir nicht alles, um ein schönes Zuhause zu bekommen? Nun, es geht ans Bauen. Hey, 2 Stunden später. Wir fangen an, unser Haus zu bauen. Willkommen zu einem kleinen Minecraft-Exkurs. Wir bauen uns ein Haus. Nach 2 Stunden suchen wir irgendwas. Und haben es dann irgendwie gefunden. Müssen wir erstmal ein Gerüst bauen hier? So. So, ich muss weiter das Gerüst bauen. Es muss gut geplant sein, sonst bricht uns die ganze Nummer hier unter den Füßen ein. Und das wollen wir ja nicht. So, und die Playlist werde ich definitiv auch besser machen. Weniger Geknarze, ein bisschen mehr ambiente Töne. Die Wohnung kann einem ruhig ein bisschen breiter sein als das, was ich jetzt habe. Und definitiv ohne Wald im Haus. So, das baue ich nachher weg. Das ist jetzt nur meine Grundform, wo ich meine Holzdecke drauf baue. So. So. Beginnend ab hier. mit Löffeln. Natürlich nicht. So, zack. Holzboden eingezogen. So, und das Gerüst ein bisschen weiterbauen noch. So. Das Schöne ist, wenn wir fallen, fallen wir ins... Nein, fallen wir nicht ins Wasser. Ich habe gerade gesagt, wir fallen ins Wasser. Tun wir aber nicht. So, wie weit wollen wir denn eigentlich rausgehen? Muss ich mir gleich erstmal von der Seite angucken. Wie weit wir hier sind. So. Das Beste ist von der Fernwirkung. Das sieht man so also am besten. So, mal schauen. Ach, da kann man noch ein bisschen was dran machen. Ist doch noch genügend Raum. So, die nicht vorhandene Treppe hochlaufen, die Tür machen wir zu, damit keiner reinkommt. Ha. Das ist ein ganz unsicheres Laster. Ich habe da noch ein bisschen Erde. Das kann ich mir nicht vorstellen, nach dieser Arie am Abbau. Warum brauche ich eigentlich ein Gerüst? Brauche ich doch gar nicht. Ah, ist das hier. Ich kann doch einfach hier das Holz weiterbauen. Aber fürs Gewissen. Ich muss nachher alles auch einsammeln da unten. Rohstoffe. So, zack, zack. Schwupp, peng. Kein Holz mehr. Aha, das wär's jetzt. Was war das nochmal? Ich mag's nicht so, wenn ich baue und habe keine Rohstoffe mehr. Vielleicht, das dürft ihr jetzt entscheiden, mache ich auch nur Baufolgen und suche einfach nebenher Rohstoffe. Nee, das ist doof. Das ist volle Leid. Ich lasse euch an allem teilhaben. Egal wie langweilig es wird durchgezogen. Es wird nicht gekniffen. So. Ich würde sagen, da geht noch ein bisschen mehr. Schon mal schön. So, ein bisschen Platz haben wir jetzt hier uns geschaffen. Gucke ich mir noch mal ein bisschen von der Seite an. Und nachdem ich mir das angeguckt habe, würde ich sagen, beende ich mal die erste Folge dieses Podcastes. Ich bedanke mich hier für das Zuhören. Und natürlich fürs Zusehen, wenn die vierte Folge schon oben ist. Und ich freue mich über eure Kommentare, Verbesserungsvorschläge, wenn ich irgendwas bauen soll. Alles her damit. Zu finden sind diese Folgen auf perzukat.de. Das ist die Seite, die online dafür ist. Sowie, wie schon im Intro erwähnt, audiogaming.de und auf iTunes natürlich unter audiogaming. Und dort freue ich mich auch über Abos und über eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn ihr das so toll findet, haut die Sternebewertung rein, alles andere nicht. Ja, das war's, würde ich sagen. Die erste Folge vorbei. war spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich groove mich ein. Also sämtliche Texthänger bitte verzeihen. Und ja, da macht es schon ein Little Dim auf meinem Handy. Tschüss.